shadow with the sun. Tell him about this world that I came from. I want to see my beloved mother, see my father too. I want to walk around in glory and spread the news. Then a charge to keep my hand. Good God, the glory find. Then a hope, so the savior be fitted for the sky. Knocking at the pearly gates. Oh, knock, knock. Knock, knock. Asking about the rooms, about the rates. Oh, knock, knock. Knock, knock. Knock, knock. Knocking at the pearly gates. Oh, knock, knock. Knock, knock. Asking about the room, about the rates. Old St. Peter was the official greeter. He was present to let them in. Some looked down because the skins were brown. But Pete hollered with a great big grin. You're welcome. Welcome. There are no restricted signs in heaven. There's no selected clientele. There are no restricted signs in heaven. man, brother, brother, that goes double. Oh, hallelujah. Oh, knock, knock, knock, knock. He said, now won't you follow me? Oh, knock, knock, knock, knock, knock. They looked around and what did they see? Snow-white angels, colored angels, sons of David and Chinese. You don't have to look swell, not for this hotel. You can even check in your dungarees. You're welcome, welcome. There are no restricted signs in heaven. There's no selected clientele. There are no restricted signs in heaven. Brother, brother, that goes double. Oh, hallelujah. Knock, knock, knock, knock, knock, knock. Pete, he knocked upon a door of stone. Oh, knock, knock, knock. And lo, there was the Lord upon a simple throne. And he looked like Moses, and he looked like Buddha, and he looked like the Savior, so good and kind. And he spoke to the young in their native tongue. You were all my guests. If you keep in mind, there are no restricted signs in heaven. There's no selected clientele. There are no restricted signs up in heaven. Brother, brother, that goes double. Oh, Framerts musikalisches Fundbüro eröffnete dieses Mal mit Gospelmusik. Wir hörten als erstes The Five Blind Boys of Mississippi, Precious Memories, danach The Swan Silvertones, Move Up, gefolgt von The Harmonizing Four, Wait in the Water. Und als vierten Titel aus dem Jahre 1946 hörten wir das Golden Gate Quartett No Restricted Signs in Heaven. The Five Blind Boys of Mississippi gründeten sich 1936. Damals in Jackson, Mississippi, waren sie wirklich noch Schuljungs. 1951 waren sie mit einer ihrer Schallplatten in der Rhythm and Blues Hit Parade. Etwas, das zu dieser Zeit eher eine Ausnahme als die Regel war. Die Gruppe existierte bis in die 80er Jahre. The Swan Silvertones existierten etwa im gleichen Zeitraum wie die Five Blind Boys of Mississippi, konnten im Gegensatz zu ihnen aber sehen. Interessanterweise gab John Fogerty von The Creedence Clearwater Revival beide Gruppen als Inspiration für sein Lied Proud Mary an und auch Paul Simon ließ sich von den Swan Silvertones zu Bridge Over Troubled Water inspirieren. The Harmonizing Four gründeten sich bereits 1927 und existierten dann bis Ende der 60er Jahre. Ab 1943 nahmen sie Schallplatten auf, hatten ihre kommerziell erfolgreichste Phase. Ab 1957 bis in etwa 1963 beim Label VJ, bei dem auch Curtis Mayfield, The Impressions, Jimmy Reed und für ganz kurze Zeit sogar mal die Beatles veröffentlichten. Von den vier Gruppen, die wir hörten, ist wohl das Golden Gate Quartett das bekannteste. Das mag daran liegen, dass sie in Deutschland zum Beispiel nahezu in jeder Unterhaltungsshow vom Blauen Bock bis zu Kuhlenkamps EWG und Rosenthals Dalli Dalli zu sehen und zu hören waren. Das Golden Gate Quartett kam nicht etwa aus San Francisco, Kalifornien, wie man annehmen konnte oder könnte, sondern aus Virginia. Sie existierten seit 1934 und tatsächlich gab es ein Mitglied von dem Golden Gate Quartett, das von der Gründung bis hinein in das Jahr 1998 aktives Mitglied war. Orlandus Wilson war dort quasi Basssänger bis zu seinem Tod mit 81 Jahren. Wir machen eine Pause mit geistlicher Musik und wenden uns weltlicher Musik zu. Pianist Hank Jones zusammen mit Oliver Nelsons Orchester, Funky Butt Blues aus dem Jahre 1966. Danach Rhythm and Blues aus dem Jahre 1952. Pianist und Sänger Little Willie Littlefield mit der Originalversion von Kansas City. Und im Anschluss daran hören wir Wilbert Herzen mit dem gleichen Titel. Und diese Version ist eigentlich die, nach der sich alle gerichtet hatten, die praktisch das Lied zum Standard machten. Wilbert Herzen zusammen mit Jimmy Spruill an der Gitarre, Kansas City aus dem Jahre 1959. To Kansas City, Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Vine. Be standing on the corner, 12th Street and Vine, with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. Not much. Leave at the crack of dawn. I'm going to pack my clothes. Leave at the crack of dawn. My old lady will be sleeping and she won't know where I'm gone. Cause if I stay with that woman, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, and that's the reason why I'm going to Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. Kommenden Instrumentals werden von Gitarristen präsentiert, die eine enge Verbindung zu Nashville haben. Forrest Lee Jr., Jahrgang 1970, veröffentlichte 2015 Cowpoke auf Steve Vai's Favorite Nations Record Label. Bei dieser Plattenfirma veröffentlichten außer Steve Vai natürlich auch Gitarristen wie Larry Carlton, Alan Holdsworth, Eric Johnson oder Johnny Hyland, den wir mit Celtic Country von 2004 als dritten Titel hören werden. Dazwischen gibt es dann Strat aus dem Jahre 2005 vom Country-Session- und Studio-Gitarristen Brent Mason, dem die Gitarrenfirma Fender inzwischen eine sogenannte Production Line Signature Fender Telecaster gewidmet hat, natürlich in limitierter Auflage, also unbedingt kaufen. Danach aber nicht enttäuscht sein, wenn es ebenso klingt, wie man selbst klingt und wie man immer klingt. Auch diese Gitarre spielen nicht von selbst, aber bestimmt gibt es bald irgendein Chip, den man sich ins Gehirn einpflanzt und von dem man gegen entsprechend Entgelt natürlich eine App installieren kann, um dann wie dieser oder jener Gitarrist zu klingen. Thank you. Blues und Gospel hängen ja irgendwie musikalisch zusammen, das ist hinlänglich bekannt. Textlich gibt es aber manchmal mehr Berührungspunkte als zunächst angenommen. Zweimal wird hier in den 50er Jahren eine Mean Old World beklagt. Zuerst vom Bluessänger und Mundharmonikaspieler Little Walter Jacobs, danach von den Soul Stirrers, einer Gospelgruppe mit Sam Cooke als Hauptsänger. Und zu guter Letzt gibt der Pianist Horace Silver uns den Prediger mit seiner Komposition The Preacher als Teil von Art Blakey's Jazz Messengers. Can't get the Camino, the world to live in all by yourself. This is a mean old world to live in all by yourself. Oh, yes it is. This is a mean world in which to be alone, without a friend, kindred, or even a home. This is a mean old world to live in all by yourself. When you get in trouble, it's so nice to look around and see a good friend standing there. Oh, yes, it is. When you're in trouble, it's so nice to look around and see a good friend standing right there. Oh, yes, it is. In trouble, it's so nice to see a friend standing there. Your troubles and trials ready to help you to share. For this is a mean old all by yourself. Whoa, I know. This is a mean old world. This is a mean old world. This is a mean. The Guns of Navarone war ein Kriegsfilm, made in Hollywood. 1961 spielten Dorothy Ashby, die Harfenistin, und Terry Pollard, die Vibraphonistin und Pianistin, hier am Vibraphon. Diesen Titel, also das Titelthema dieses Films, ein. Komponiert wurde die Filmmusik von Dmitri Tiomkin, dessen bekannteste Arbeit der Soundtrack zu 12 Uhr mittags, also High Noon, dem Western mit Gary Cooper und Grace Kelly ist. Als Ausgleich zu all den Kanonen gibt es nochmals ein Gospel. Somewhere to Lay My Head ist auch viel angebrachter, als in der Gegend herumzuballern, jedenfalls in Framats musikalischen Fundbüro. Die Highway QCs mit Johnny Taylor als Lead-Vokalisten, der Sänger, der bei den bereits gehörten Soul Stirrers Sam Cooks Nachfolger wurde. Somewhere to lay my head, Lord, somewhere to lay my head, lay lay my head. When I'm through, Lord, try somewhere to lay my head. That I've been buked, Lord, I've been buked, Lord, and you know I've been scorned. I've been talked about, sure as you want. Auf The Guns of Navarone hörten wir Terry Pollard bereits als Vibraphonistin. Jetzt hören wir sie zur Abwechslung mal als Pianistin. Zusammen mit dem Vibraphonisten Terry Gibbs, Nutty Notes aus dem Jahr 1955, durch Terry Gibbs inspiriert und angeregt, erlernte Terry Pollard auch das Vibraphon. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Frank Matthias wünscht alles Gute und viel Spaß.